und Ruth Zechlin. Mit einem Werk von ihr beginnen wir mit Ruhe und Bewegung für zwei Orgeln von Ruth Zechlin, gespielt von Werner Jakob zusammen mit seinem Sohn Andreas Jakob. Thank you. Das waren die beiden Organisten Andreas Jakob und Werner Jakob, Vater und Sohn, mit Ruhe und Bewegung für zwei Orgeln von Ruth Zechlin, 1997 gespielt in St. Sebald in Nürnberg. Im Concerto Bavarese auf Bayern 2 ist jetzt der nächste Komponist Hans-Werner Henze. Von ihm hören wir die Kammersonate für Violine, Violoncello und Klavier in 4 Sätzen, gespielt vom Trio Fontenay. Thank you. Das Trio Fontenay im Concerto Bavarese auf Bayern 2 mit Michael Mücke, Violine, Niklas Schmidt, Violoncello und Wolf Harden, Klavier, 1986 im Studio Franken in Nürnberg. Die drei haben von Hans-Werner Henze die Kammersonate für Violine, Violoncello und Klavier gespielt. Jetzt haben wir eine recht ungewöhnliche Besetzung Dudelsack und Orgel für das Stück Zeitfarben von Peter Michael Hamel. Gespielt von Peter Michael Hamel und Thomas Gundermann. Das waren Peter Michael Hamel Orgel und Thomas Gundermann Dudelsack mit einem Stück von Peter Michael Hamel mit Zeitfarben für Dudelsack und Orgel, gespielt 2013 in der Himmelfahrtskirche in München, Sendling. Karl Amadeus Hartmann ist unser nächster Komponist. Von ihm hören wir das Misere, symphonische Dichtung für Orchester. Mit der Widmung meinen Freunden, die hundertfach sterben mussten, die für die Ewigkeit schlafen, wir vergessen euch nicht. Dachau 1933-34. Uraufgeführt wurde das Werk 1935 in Prag. Hier ist eine Aufnahme von 1997 mit den Bamberger Symphonikern unter Leitung von Ingo Metzmacher. Thank you. Musik aus den Jahren 1933-34, Misere, sinfonische Dichtung für Orchester von Karl Amadeus Hartmann. Gespielt von den Bamberger Symphonikern unter Leitung von Ingo Metzmacher 1997 in der Konzerthalle Bamberg. Darauf folgt O Haupt voll Blut und Wunden, Improvisation für Orgel von und mit Franz Lerndorfer. O Haupt voll Blut und Wunden, Improvisation für Orgel, von und mit Franz Lerndorfer. Er hat gespielt an der Orgel der Klosterkirche Tegernsee 1989. Unser nächster Programmpunkt im Concerto Bavarese auf Bayern 2 sind die Moments Musicaux Nummer 3 für Klarinette, Violoncello und Klavier von Günter Bialas. Es spielen Jörg Wittmann, Klarinette, David Adorian, Violoncello und Anna Gurari, Klavier. Thank you. Applaus für Jörg Wittmann, Klarinette, David Adorian, Violoncello und Anna Gorari, Klavier, 1997 im Gärtnerplatztheater in München. Die drei haben von Günter Bialas die Moments Musicaux Nummer 3 gespielt für Klarinette, Cello und Klavier. Jetzt begegnen wir dem Organisten Karl Maurin in 5 Meditationen für Orgel von Erna Woll mit den 5 Titeln Ruhig, Gehend, Bewegt, Fließend und Lebendig. Karl Maurin war das, 1997 an der Orgel der Kirche St. Anna in Augsburg mit den 5 Meditationen für Orgel von Erna Woll. Gloria Coates ist unsere nächste Komponistin im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Wir hören einen Auszug aus ihrem Streichquartett Nummer 8, das den Untertitel hat 11. September 2001. Hier ist der 3. Satz, Prayer, Gebet, gespielt vom Henschel-Quartett. Thank you. Diesen Applaus haben 2002 im Passauer Rathaus die vier Mitglieder des Henschel-Quartetts entgegengenommen für ihre Interpretation des dritten Satzes Prayer, Gebet, aus dem Streichquartett Nummer 8 von Gloria Coates, das den Untertitel trägt, 11. September 2001. Der Organist Harald Feller spielt jetzt noch im Concerto Bavarese auf Bayern 2 ein Stück von N.J. Schneider, Schlafes Bruder, Toccata für Orgel. Musik zur Romanverfilmung Schlafes Bruder von 1995. Harald Feller war das an der Orgel der Kirche St. Martin in Memmingen mit Schlafes Bruder, der Toccata für Orgel von N.J. Schneider aus dem Soundtrack zur Romanverfilmung Schlafes Bruder von 1995. Die Aufnahme war von 2004. Jetzt hören wir noch das junge Deutsche Klangforum unter Leitung seines Solo-Cellisten Christian Altstädt mit einem Stück von Wilhelm Killmeier, Sostenuto für Violoncello und Streichorchester mit der Satzbezeichnung Lento Tranquillo. Das junge deutsche Klangforum unter Leitung seines Solo-Cellisten Christian Altstädt 2002 in der Philharmonie im Münchner Gasteig mit Sostenuto für Cello und Streichorchester von Wilhelm Killmeier. Robert M. Helmschrott liefert uns jetzt noch das nächste Stück Nachklang für Orgel, gespielt von Ulrich Knörr. Thank you. Ulrich Knörr war das an der Riegerorgel von St. Jakob in Rothenburg ob der Tauber. Mit Nachklang für Orgel von Robert M. Helmschrott.